Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 21 Tegel, den 28. September 1795. Mit dem Almanach, liebster Freund, habe ich neulich noch viel Gram gehabt und mit der Korrektur eine Änderung vorgenommen. Stellen Sie sich nur vor, was ich im zweiten Bogen für einen Druckfehler fand. Statt ist es Elysiums umfängt, stand in Ihrem Tanz umsaugt. Das war doch zu arg. Die empfangenen Gedichte werde ich besorgen. Ich habe mich gefreut, die Ideale wieder zu sehen. Sie werden leicht unter allen ihren Beiträgen den meisten und allgemeinsten Eindruck machen, da sie am allgemeinsten verständlich sind. Das Mereausche Gedicht liest sich, einiges abgerechnet, recht gut, und das Hölderlinsche hat ein sehr angenehmes Silbenmaß. Goethes Prolog kenne ich schon aus der ehemaligen deutschen Monatsschrift. Sommering lässt hier eine Schrift über das Organ der Seele drucken, die ich Gelegenheit gehabt habe, im Manuskript zu lesen und die ich Ihnen als eine interessante Kuriosität empfehle. Er hat nämlich die anatomische Entdeckung gemacht, dass die meisten Nervenursprünge sich bis in die Hirnhöhlen verfolgen lassen und von dem Wasser der Hirnhöhlen gebadet werden. Er macht daher dies Wasser zum Organ der Seele. Er hat die Schrift, die höchst sonderbar geschrieben ist, an Kant dediziert, und die Antwort von Kant an Sommering ist vorn abgedruckt. Dieser Brief ist äußerst originell und enthält, außer einer sehr gut gewandten Zurechtweisung über die Sonderbarkeit, einen Sitz der Seele zu suchen, eine Hypothese, wie jenes Wasser auf die Nerven wirken könne, in der Kant ganz so, wie in seiner Theorie des Himmels erscheint und wie man ihn seit vielen Jahren nicht wieder auftreten sah. In der Sommeringschen Schrift selbst sind Sie, Ihre ästhetischen Briefe, zweimal ausführlich zitiert. Einmal die weitläufig gedruckte Note, sehr passend, das andere Mal die Stelle vom Welt R und B greifen, völlig unpassend. Ich muss Sie bitten, dieser Schrift noch gegen niemand zu erwähnen. In Ludwigs Naturgeschichte des Menschen fand ich angeführt, Schiller über die Verbindung der physischen und geistigen Kräfte des Menschen, Stuttgart. Und streitig ist dies doch von Ihnen. Sie sprachen mir ja nie davon. Wenn Sie es nicht ganz desavouieren, täten Sie mir einen großen Gefallen, es mir zu verschaffen. In der deutschen Monatsschrift gedenkt Ihrer Briefe Gens in einem Aufsatz, den ich nur erst durchblätterte, der aber zu verdienen scheint, von Ihnen gelesen zu werden, über den Einfluss der Entdeckung von Amerika auf den Wohlstand und die Kultur des menschlichen Geschlechts. Er spricht in jener Stelle von den schädlichen Folgen, die es hat, wenn man statt Schritte Sprünge tun und die Reife übereilen will. In einer Anmerkung zitiert er ihre Briefe, die erste Lieferung, Seite 23, und setzt hinzu, diese erhobenen Aufsätze liefern, obgleich der politische Gesichtspunkt in ihnen nur Nebensache war, den Text zu allem, was ich Großes und Treffliches über diesen Gegenstand sagen lässt. Ich bin in den letzten Wochen sehr fleißig gewesen und habe viel studiert. Sie können sich mich den größten Teil des Tages über an meinem Schreibtisch denken. Ich weiß nicht, durch welche Verbindung von Umständen ein großer Durst des Wissens plötzlich wie von Neuem in mir erwacht ist, aber sehr lange habe ich ihn nicht in gleichem Grade gefühlt. Ich überlasse mich dieser Neigung umso mehr, als ich gar keinen Mut habe, solange ich von ihnen abwesend bin, etwas nur Irgendwürdiges hervorzubringen. Und überhaupt sind doch meine Gesichtspunkte jetzt zu fest, als dass ich fürchten dürfte, in eine vage Gelehrsamkeit auszuschweifen, die ich gewiss am meisten gering schätze. Alles, was ich anfange, ergreife ich doch aus einem Gesichtspunkte, und niemals unterlasse ich, aus allem Gesammelten die Resultate zu ziehen, die diesen Gesichtspunkt angehen. Dies vorausgesetzt, kann ich kaum der Begierde widerstehen, so viel als nur immer und irgend möglich ist, sehen, wissen, prüfen zu wollen. Der Mensch scheint doch einmal dazu da zu sein, alles, was ihn umgibt, in sein Eigentum, in das Eigentum seines Verstandes zu verwandeln, und das Leben ist kurz. Ich möchte, wenn ich gehen muss, so wenig als möglich hinterlassen, dass ich nicht mit mir in Berührung gesetzt hätte. Diese Begierde ist mir immer eigen gewesen und hat mich nur oft leider irre geführt, so dass sie sich selbst ihren Zweck vereitelte. Im Wissen und im Leben habe ich mich immer selbst durch zu große Verbreitung bestraft. Ich habe nach allem gegriffen und vergessen, dass jedes festhält und manches die Kraft verzehrt. Mit dem Leben bin ich nun zu großer Ruhe gekommen, und mit dem Wissen ist der Kampf, Gottlob, gefahrloser. H.